Kriegsbeginn. Ende August 1939, ich war zwischenzeitlich zum Rottenführer befördert worden, wurden wir wieder einmal mit unbekanntem Ziel verladen. Es ging nach Schlesien an die polnische Grenze. Wir hielten alles bis zur letzten Sekunde für eine Übung. So begann der Polenfeldzug für uns ohne jede Vorahnung. Meine Kompanie wurde einer Wehrmachtseinheit zugeteilt. Schwere Kämpfe habe ich nicht mehr erlebt. Die Kampfhandlungen waren weitgehend eingestellt, und wenn es Gefechte gab, wurden sie von den Wehrmachtseinheiten geführt. Wir hatten ohnehin nicht die geringste Ahnung, dass mit dem Polenfeldzug etwas anfing, das mit den Blumenkriegen nichts mehr zu tun haben würde. Wir sahen darin keinen aufziehenden Weltkrieg, hielten die Intervention für ähnlich folgenlos wie den Anschluss Österreichs oder den Einmarsch in die Tschechoslowakei. Doch es kam ganz anders. Während des Vorstoßes auf Warschau rückten wir auf einer Obstplantage vor. Mit meinem Kameraden, dem Boxer Adolf Klein-Holdermann, als Schütze 4, war ich Munitionsträger und Schütze 3 eines vierköpfigen Maschinengewehrtrupps. Plötzlich wurden wir beschossen. Die Polen saßen in den Bäumen und auf einmal ging es los. Klein-Holdermann und ich blieben unverletzt, aber unseren Kameraden Kolditz, der vom Bodensee kam, erwischte es. Er sank nach einem Kopfschuss ins Gras. Alles ging so schnell, dass mir völlig aus dem Gedächtnis gelöscht ist, was unmittelbar nach dem Schusswechsel geschah. Ob Kolditz sofort tot war oder nicht, ich weiß es nicht. Jedenfalls wurde mir klar, es braucht keine große Schlacht, um im Krieg umzukommen. Es passiert von einer Sekunde auf die andere, einfach so, auf einer schönen Obstplantage. Nur um ein Haar, nein, um 2 Zentimeter entging ich wenig später diesem Schicksal. Kurz vor Warschau, schon gegen Ende des Polenfeldzugs am 24. September 1939, wurde ich mit 3 anderen Kameraden von unserem Kompaniechef, Hauptsturmführer Mohnke, dazu ausersehen, als Parlamentär die Übergabe der Festung Modlin zu verhandeln. Mit Mohnke sollte mich mein späteres Schicksal noch verbinden. Unser Kompaniechef nahm an, dass ich als Schlesier doch ein paar Brocken Polnisch sprechen müsste. Ich erklärte, dass meine Kenntnisse sich auf ein sogenanntes Wasserpolnisch beschränkten, und das war nicht mehr und nicht weniger als die wortschöpferische Umbildung deutscher in Polnisch klingende Wörter. Mohnke zeigte sich von dieser Auskunft unbeeindruckt. Ich blieb ausgewählt. Wir, neben mir Zugführer Lindner und 2 weitere Soldaten, marschierten also los. Mit weißem Tuch und ohne Waffen näherten wir uns über Schützengräben hinweg der alten Festung und gelangten bis in die Bunker der polnischen Stellungen. Zu den erhofften Verhandlungen kam es allerdings nicht. Die Polen hatten keinen Verhandlungsführer, die anwesenden Soldaten verwiesen darauf, nicht entscheidungsbefugt zu sein. Uns erschien das Ganze als Hinhaltetaktik, und nachdem wir uns einige Stunden im Kreis gedreht hatten, beschloss unser Zugführer, unverrichteter Dinge zurückzukehren. Auf dem Rückweg passierten wir mühsam die Sperren und Drahthindernisse. Wir waren kaum 80 Meter von der Festungsanlage entfernt, da eröffneten die Polen in unserem Rücken plötzlich das Feuer. Wir waren unbewaffnet, und sie schossen aus allen Rohren hinter uns her. Ich spürte einen dumpfen, knallharten Schlag in meinem Rücken, den ich noch heute empfinde, wenn ich mich zurückerinnere. Von mehreren Kugeln getroffen, sackte ich zusammen. Die erste Kugel hatte meinen Rücken erwischt und sich 2 Zentimeter vom Herzen entfernt durch meinen Körper gebohrt. Ein glatter Lungendurchschuss, 2 Zentimeter an meinem Leben vorbei. Eine weitere Kugel steckte in meinem Arm. Mein Kamerad wurde ebenfalls am Arm verwundet. Ich merkte noch, wie mir das Blut in den Mund schoss, durch die Lippen quoll und den Hals hinunterrann. Mich erfasste Todesangst. Irgendwann wurde ich bewusstlos. Meine Kameraden schleppten mich zum Hauptverbandsplatz. Dort und später im Krankenhaus von Lodz erhielt ich mehrere Bluttransfusionen. Wie allen Angehörigen der Waffen-SS war auch mir meine Blutgruppe in den Oberarm eintätowiert. Allerdings steckte die 2. Kugel jetzt in eben jenem. Man konnte das B gerade noch erahnen. Wann ich wieder zu mir kam, was mir dann durch den Kopf ging, ich weiß es nicht mehr. Nach mehreren Wochen im Feldlazarett wurde ich schließlich in ein Lazarett nach Bad Berka in die Nähe von Weimar verlegt. Danach ging es für etwa 6 Wochen in ein Erholungsheim in die Alpen. Man kann es nicht anders sagen, wir, die ersten Verwundeten dieses Krieges, hatten es noch richtig gut. Wir waren nicht sehr viele und erhielten die volle Aufmerksamkeit der Mediziner und des sonstigen Personals. Bald schon besuchte mich Gerda. Wir merkten nun beide, dass zwischen uns mehr war als nur unser Tomatenverhältnis. Es war hier auf dem Krankenlager in Bayerisch Zell, als es zum ersten Kuss zwischen uns kam. Bald fiel mir auf, dass in der Kurklinik Häftlinge arbeiteten. Gegenüber der Klinik stand eine von Soldaten bewachte Baracke. Wir konnten von unserer Terrasse aus beobachten, dass die Bewohner dieser Baracke morgens und abends zum Appell antreten mussten. Eines Tages reinigte einer dieser Männer die Heizung in meinem Zimmer und ich fragte ihn, was es mit der Baracke auf sich habe. Er erklärte mir, dass es sich dabei um ein Außenlager des KZ Dachau handle, mit 200 Inhaftierten. Er selbst sei Bibelforscher, das, was man heute Zeuge Jehovas nennt. Auf meine Frage, warum er denn in einem Konzentrationslager sei, antwortete er, er werde so lange festgehalten, wie er nicht ein Papier unterschreibe, mit dem er sich von seiner Glaubensgemeinschaft distanziere. Wenn er das unterzeichne, könne er wieder nach Hause, aber das werde er nicht tun. Es war das erste Mal, dass ich von Konzentrationslagern nicht bloß hörte. Zurück in der Kaserne in Lichterfelde wurde ich der Genesungskompanie zugeteilt. Mehr als ab und zu einige Runden auf dem Gelände zu drehen, war nicht zu tun. In dieser Kompanie der Rekonvaleszenten traf ich auf Mohnke, den ich zuletzt beim Kampf um Modlin gesehen hatte. Der Kompaniechef war ebenfalls verwundet worden und wollte wissen, wohin ich denn als nächstes gehen würde. Ich hatte erst keine Ahnung, worauf Mohnke hinaus wollte und zuckte mit den Schultern. Es hieß jedoch, ich müsse mit einer Verwendung im Nachschub rechnen, womöglich würde ich als Küchenkraft im rückwärtigen Gebiet der Front eingesetzt werden. So wenig ich an die vorderen Linien zurück wollte, danach stand mir der Sinn auch nicht. Ob Mohnke mich davor bewahren wollte, ich kann es nicht sagen, jedenfalls war ihm bekannt, dass ich vollweise bin, und da hielt er wohl eine Aufgabe mit Familienanschluss für zunächst genau das Richtige. Es stellte sich nämlich heraus, dass der Bataillonskommandeur Teddy Wisch jemanden suchte, der auf dem Hof seines Bruders aushelfen konnte. Der Bruder war gerade eingezogen worden und dessen mit dem vierten Kind schwangere Frau benötigte auf dem Hof dringend Arbeitskräfte. Das Gehöft lag in Schleswig-Holstein, in Dithmarschen, nahe dem damaligen Adolf-Hitler-Kog. Also verbrachte ich im Frühjahr 1940 etwa 4 Wochen auf einem Bauernhof, den ich neben einem polnischen Kriegsgefangenen und einer Magd in Ordnung hielt. Es gab viel zu tun, und ich packte überall mit an, war gewissermaßen Mädchen für alles. Es gab eigentlich nichts, um das ich mich nicht kümmerte. So brachte ich sogar eines Nachts die gebärende Hofherrin ins Krankenhaus und hob Schützengräben gegen englische Tieffliegerangriffe aus. Tatsächlich erlebte ich hier die ersten Bombenangriffe der Engländer. Das gegenüber dem Kog liegende Cuxhaven war ein wichtiger Marinestandort. Man konnte in der Ferne Flammen lodern sehen und über unsere Köpfe sausten englische Jagdflugzeuge. Tiefflieger schossen gezielt auf Bauernhöfe, in unserer Nachbarschaft in Wesselburen brannten 2 Gehöfte ab. Da saß ich also wieder im Schützengraben, ausgerechnet zusammen mit einem Polen. Meiner Tante Sophia in Berlin schrieb ich, »Tante, hier wird scharf geschossen. Ich wollte mich erholen, aber jetzt bin ich wieder im Krieg.« Die deutsche Zivilbevölkerung wurde schlecht darüber informiert, dafür sorgte die nationalsozialistische Propaganda. Noch sollte sich niemand beunruhigen.